Adolf Rotor in geheimer Mission. Teil 3. Im Cyberspace. Die tödliche Speichelklappe. So, da bin ich wieder, direkt aus dem Cyberspace. Ich habe mich mit Hilfe eines Scanners digitalisieren lassen und hänge jetzt irgendwo im Internet zwischen Software und www.ritterrost.de auf der Suche nach dem güldenen Furzhorn. Das ist schon ein komisches Gefühl, nicht mehr aus Fleisch und Blut zu bestehen, sondern aus Bits und Bytes. Doch aus den Datenströmen, die so an mir vorbeirauschen, konnte ich tatsächlich ein paar Megabytes hochinteressanter Informationen über das güldene Furzhorn auf den Server downloaden, die ich hier mal schnell ins MP3-Format konvertiere, damit ihr es euch auf eurer CD schwarz kopieren könnt. Ups, nee, das war jetzt ein fieser Virus. Moment. Ah ja, hier wäre es. Tja, so war das. In der Romantik kam das Furzhorn schnell in Verruf, weil aus dem Spieltrichter ständig Schmalz triefte. Doch die romantischen Komponisten wollten es so. Wer hat hier das Furzhorn erklingen lassen? Oh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Stimme der... tödlichen Speichelklappe, du Wurm. Wer wagt es, die Totenruhe der vergessenen Musikinstrumente zu stören? Ach, das klingt jetzt aber ein bisschen dramatisch. Totenruhe, also das war doch eher eine harmlose, journalistische... Schweig, du Wurm, weißt du nicht, dass dein Eindringen in den Cyberspace mit einer tödlichen Strafe enden kann? Eine Geldstrafe hätte es doch auch getan. Verdammt, wie war das nochmal in diesem Film? Wie ist der Superheld da aus dem Computer rausgekommen? Drei Möglichkeiten. A. Abwürgen. B. Abstellen. C. Abstürzen. Ich, die tödliche Speicherklappe, werde mich jetzt öffnen und den digitalen Cyber von Millionen schlechter Homepages über dich ergießen. Oh, wie komme ich da raus? Abwürgen, abstellen, abstürzen. Oh, ein Abgrund hinter mir und vor mir die Speicherklappe. Ekelerregend. Ja, abwürgen. Niemand kann mich abwürgen. Hier kommt der tödliche Cyber. Na gut, das Einzige, was den noch beeindrucken kann, ist ein Absturz. Also zum Abgrund. Und jetzt hinab! Ah! Puh, das war ja mal wieder ganz schön knapp. Was habe ich hier in der Hand? Ein Furzhorn. Nicht schlecht. Mal hineinblasen.